jetzt auf zur Felseninsel. Ja, dann düsen wir mal los. Bevor es dunkel wird. Ja, genau. Mit zwei Zelten, vier Schlafsäcken und genügend Proviant ruderten sie mit dem Boot zur Felseninsel, wo sie alles zur Wiese vor der Burgruine brachten. Von hier hatten sie eine herrliche Aussicht. Sie bauten ihre Zelte auf und weil es eine so schöne, warme Sommernacht war, blieben sie draußen sitzen und bestaunten den Stern. Beim Entenangeln schwammen seit Stunden Dutzende gelbe Plastikentchen geduldig im Kreis herum. Von Drehwurm keine Spur. Ich bin über diese ganze Sache. Die Losbude war eine riesige, hell erleuchtete Schaubude. Hunderte Preise hingen bis in 3 Metern Höhe. Alles einfach zu akzeptieren, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, um dann den Kopf hängen zu lassen. Man muss sich wehren. Ja, völlig richtig. Jeder Mensch hat das Recht, sich zu verteidigen. Natürlich hat Siebendruck auch das Recht, dir abzusagen. Aber er soll dir wenigstens den Grund dafür nennen. Also ich schlage vor, wir fragen ihn. Aber Barbie, ein Mann wie der ist niemals entsetzt, er ist höchstens echauffiert. Als sie ins Geschäft zurückkamen, ging Herr Dickmann grußlos an ihnen vorbei. Der Hund Milord lag zu seinen Füßen und spitzte die Ohren. Es sah aus, als ob er jedes Wort verstehen würde. Barbie, das finde ich echt gut. Ich habe erst eine Strandfete mitgemacht, aber das war das Größte, was ich je erlebt habe. Wo soll es denn sein? In der Möwenbucht, weit genug von dem allgemeinen Trubel am Strand weg. Wow, das finde ich klasse. Da gibt es auch genügend Holz für ein Lagerfeuer. Du sagst es. In der Bucht wird immer jede Menge Holz angeschwemmt. Und nicht vergessen, bring deine Gitarre mit. Okay, Gitarre und gute Laune. Bis dann, Barbie. Und vielen, vielen Dank. Ich komme gern. Ich freue mich auf dich. Bobby kommt auch. Finde ich prima, Barbie. Der bringt immer Stimmung. Und Peter dürfen wir nicht vergessen. Er macht immer so flotte Sprüche. Er muss dabei sein, damit wir was zu lachen haben. Ja, richtig. Ich rufe ihn gleich an. Habt ihr eigentlich Hanni schon erreicht? Nein, aber vielleicht ist sie jetzt zu Hause. Ich versuch's nochmal. Maya? Hanni, bist du's? Klar. Du, es geht um eine Party.